wunderschöne junge Leute und ein altes Pärchen im Café. Doch sie wirken wie Jungverliebte, ist auch ihr Haar längst weiß wie Schnee. Sie flüstert, weißt du noch, auch ich war mal so schön vor langer Zeit. Da nimmt er ihre Hand und sagt voller Zärtlichkeit: Für mich bist du's noch immer, bist noch immer wunderschön. Du müsstest dich nur einmal mit meinen Augen sehen. Für mich bist du's noch immer das Beste, was es jemals gab. Und ich hab dich noch immer so lieb wie am ersten Tag. Beide schweigen eine Weile, auf einmal fängt er zu reden an. Für Familie, Beruf und Freunde gab ich stets alles ein Leben lang. Manchmal vermisse ich diese Zeit, wo ich für viele wichtig war. Da streicht sie mit ihrer Hand ihm liebevoll durch sein Haar und sagt: Für mich bist du's noch immer und du wirst es immer sein. Mein Wichtigstes im Leben bist du nur ganz allein. Für mich bist du's noch immer das Beste, was es jemals gab. Und ich hab dich